Frequency. Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zur 58. Ausgabe von Frequency mit Christian Grasser am Mikrofon. Hallo. In der nächsten Stunde gibt's australische Hip-Hop-Beats vom Konzept-Netlabel Free the Beats, neue Klänge vom Eardrums-Pop-Netlabel und eine Band, der Schweigen nicht nur Gold wert ist, sondern die die Ruhe auch noch sexy findet. Mehr dazu später. Los geht's aber, wie gesagt, mit Beats from Down Under. Wir hören Boots von Digby Tomes. Von Digby Tomes aus Canberra, der Hauptstadt Australiens. Aus der oftmals gefühlten Hauptstadt Sydney nämlich, kommt das Netlabel Free the Beats und genau dort erschien dieser Track. Er ist auf der Free the Beats Volume 6 Compilation. Alle vier Monate kommt so eine beatlastige, oft experimentell klingende Hip-Hop-Sammlung heraus. Die aktuelle Release trägt die Nummer 8 und daraus hören wir eine sehr atmosphärische Sample-Sammlung mit entspannten Beats. Flight Risk von Brokers aus Adelaide. You and I. Brokers, eine fünfköpfige Band aus der australischen Festival City Adelaide. So wird die südaustralische Stadt wegen ihrer vielen Musik-, Kunst- und Kulturfestivals auch genannt. Die Brokers gibt's seit Ende 2011. Sie selbst ziehen ihre Inspiration wohl aus Bands wie Air, Boards of Canada und Flying Lotus. Das steht zumindest auf ihrer Facebook-Seite. Der Track eben, Flight Risk, ist der aktuellen Free the Beats Compilation entnommen und die gibt's wie jede Release des gleichnamigen Labels als freien Download unter CC-Lizenz und in einer Kleinstauflage gibt's das Ganze auch noch auf CD. Links zu Musik und zur handgemachten CD findet ihr auf der Webseite dieser Sendung auf Radio Frequency oder radiofrequency.net. Frequency natürlich mit Doppel-E. We'll be right back. So klingt der Bahnhof von Nagoya in Japan, und zwar um 3 Uhr nachts. Zumindest, wenn es nach Jonti geht. Nagoya Train Station 3 AM heißt dieses Stück. Erschienen ist es auf der Compilation Free the Beats Volume 7. Auf derselben Release ist auch der Free the Beats Labelkollege Mick Mack zu finden. Wir hören Slumber. Downtempo Hip-Hop Ambient Soul, so beschreibt der australische Hip-Hop-Künstler Mick Mack seinen Sound. Mick Mack steht übrigens für Michael Mackiers, so heißt er wohl richtig, der Schlafzimmer-Beat-Bastler, so nennt er sich auch, Bedroom Beatsmith. Das passt auch zur Mission des Free the Beats Netlabels. Das Musikprojekt aus Sydney will nämlich DIY-Produktionen fördern, die allesamt in den eigenen vier Wänden der Künstler entstanden sind. Und dass so auch ganz eigenwillige, erfrischende Sounds entstehen können, das beweist unter anderem der in Sydney beheimatete Musiker Joss Scott. Wir hören Throwback. We'll be right back. Dangerous von Atman Beats. Zu finden ist dieser Track auf der 6. Free the Beats Compilation von dem gleichnamigen Sydneyer Netlabel Free the Beats. Und mit diesem Track beenden wir den australischen Hip-Hop-Ausflug, zumindest für diese Sendung. Weiter geht's mit sonnigem Lo-Fi Dream Pop aus den USA. Wir hören Sun Sister mit Saw Eyes. Von Sun Sister aus Massachusetts. Die selbstbetitelte Download-Single der Band erschien Anfang Juli beim Netlabel Eardrums Pop. Da wird der Sound der Band übrigens wie folgt beschrieben: Warm Melodies, Gorgeous Reverbed Vocals and Rough Jangly Guitars. Drei Songs sind Teil dieser Single. Der dritte Track ist ein Cover, und zwar einer befreundeten Band. Wir hören Room Service im Original von Haidat, hier interpretiert von Sun Sister. When the room gets cold. Give Me a Horse von den Low Pines aus London. Das Netlabel Eardrums Pop schreibt über die britische Band: Their songs are written in a clutter of guitars, amps and keyboards in a dusty studio looking out at the trees. Ein verstaubtes Studio inmitten von Bäumen, das kann man sich wirklich gut vorstellen bei diesen sanften Klängen des Londoner Duos. Wir hören noch ein Stück der Band, Heavy Hander. Balances and balances. Heavy Hander von den Low Pines aus West-London kommt dieses verträumt schöne Musikerduo. Ende Juli erschienen 3 Songs als Download-Single beim Netlabel Eardrums Pop und ich kann nur hoffen, dass da bald noch mehr Stücke nachkommen. Ich mag diese zurückgenommenen Klänge ja wirklich sehr. Manchmal darf es natürlich auch ein bisschen mehr nach vorne sein. Das macht eine Band, die vom Namen her erstmal überhaupt gar nicht so klingt. Und zwar Silence is Sexy. Silence is Sexy aus Utrecht mit dem Track This is Our Start, der Opener ihres 2007er Albums Everything You Should Know. Jedes Album der Band steht frei im Netz und für Interessenten gibt's auch immer eine CD. Dieses Hybridmodell ist zu einer Art Markenzeichen der Band geworden. Ihr aktuelles Doppelalbum heißt Modern Antiques und das ist demnach genauso erschienen, also als freier Download und optional auf CD. Aus diesem Doppelalbum hören wir Rain Begins to Fall.

Come Back to You. Im September 2008 erschien dieses Stück und zwar auf dem Album This Ain't Hollywood. Silence is Sexy heißt die Band dahinter. Und ob der Name irgendwas mit dem gleichnamigen Album der einstürzenden Neubauten zu tun hat, das ja, wäre wohl reine Spekulation. Das aktuelle Werk der Holländer ist jedenfalls ein ganz wunderbares Doppelalbum, das irgendwo zwischen Indie-Pop und modernem epischen Rock balanciert. Zum Abschluss der Sendung hören wir daraus den Track Sleep TV. Und auch wenn ich jetzt noch nicht gleich schlafen gehe, verabschieden werde ich mich schon mal. Frequency gibt's wieder in 4 Wochen und bis dahin könnt ihr mal die Webseite zur Sendung besuchen, radiofrequency.net. Dort findet ihr wie immer alle Download- und Infolinks zur Sendung. Und damit sage ich, Christian Grasse, tschüss und wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Shiny and white. The shoot.